Fernseh sieht man sich ständig durch Schilden und Reden. Trans und Kabelklatsch dreht man völlig daneben. Überzeugte Politiker, ehrliche Lügner, Heuchler der Heuchelei, selbstverständliche Betrüger. Sie preisen uns das Wasser, schnüffeln genüsslich Sekt. Scheiße wird dann zu Gold, wenn das Reine dann verreckt. Sie preisen uns das Wasser, schnüffeln genüsslich Sekt. Scheiße wird dann zu Gold, wenn das Reine dann verreckt. Wie war MTV oder Postkatheterrunde? Hochburg der Perversen und das 24 Stunden. Hetze, Propaganda, du kannst dir alles wählen. Schnitzers großes Erbe, schwarzer Kanal auf allen Kanälen. Sie preisen uns das Wasser, schlüpfen genüsslich Sekt. Scheiße wird dann zu Gold, wenn das Reine dann verreckt. Sie preisen uns das Wasser, schlüpfen genüsslich Sekt. Scheiße wird dann zu Gold, wenn das Reine dann verreckt. Wahnsinn ist normal, normal völlig verwegen. Syndikate das Verbrechertum, wie pervers muss man hier leben, um den Terror der Gedanken nicht wie Lemminge zu folgen. Wir sind verfassungstreu, doch wir machen, was wir wollen. Sie preisen uns das Wasser, schlüpfen genüsslich Sekt. Scheiße wird dann zu Gold, wenn das Reine dann verreckt. Sie preisen uns das Wasser, schlüpfen genüsslich Sekt. Scheiße wird dann zu Gold, wenn das Reine dann verreckt. Perverse.